Er sei so bewegt, dass er es kaum in Worte fassen könne, so Edward Snowden zugeschaltet per Video aus Moskau. Hörbar gerührt, sagt er, einen derart großen Einsatz für ihn habe er nicht erwartet. I have to say, hearing everyone speak is not something that I ever expected. Snowden ist zugeschaltet zu einer New Yorker Pressekonferenz dreier großer Menschenrechtsorganisationen, darunter auch Amnesty International. Die hatten kurz zuvor eine Unterschriftensammlung gestartet, die US-Präsident Obama auffordert, Snowden zu begnadigen. This really isn't about me. It's about us. Es geht wirklich nicht um mich, es geht um uns, es geht um unser Recht zu widersprechen, es geht um das Land, das wir haben wollen, die Welt, die wir aufbauen möchten. The kind of world that we want to build. Der frühere Geheimdienstmitarbeiter, der den NSA-Skandal ausgelöst hatte, erklärt, Enthüllungen wie die seinen könnten das letzte Mittel für Demokratien sein. Das findet unterschiedlichste Unterstützer, darunter Steve Wozniak, Mitbegründer von Apple, dessen Firma sich für seine Handyverschlüsselungen schon Kritik des FBI zugezogen hat, darunter der Schauspieler Daniel Radcliffe, bekannt aus Harry Potter-Verfilmungen und zuletzt in New York in einem Stück zum Datenschutz auf der Bühne, darunter auch die Schriftstellerin Joyce Carol Oates, alle nun zusammengebracht durch Menschenrechtsorganisationen. A pardon for Edward Snowden would be good for America. Eine Begnadigung Snowdens wäre gut für Amerika, so formuliert es Anthony Romero von der Bürgerrechtsbewegung American Civil Liberties Union. Die Begnadigung wäre ein starkes Zeichen des Präsidenten einzuräumen, dass die Regierung falsch gehandelt hat, uns im Dunkeln ließ und sich verfassungswidrig verhalten hat. Präsident Obama hatte vor 3 Jahren nach Veröffentlichung der Unterlagen ein eher zwiespältiges Urteil über den sogenannten Whistleblower abgegeben. Die Debatte ist wichtig und notwendig gewesen. Zugleich muss man in Erinnerung behalten, sie hat die US-Geheimdienste und Diplomatie unnötigerweise geschädigt. Es sei Sache der Gerichte, über die Vorwürfe, sie lauten auf Spionage, zu befinden. Und Anfang der Woche hatte der Sprecher des Weißen Hauses bekräftigt, Snowden habe schwere Straftaten begangen, er solle sich der Anklage stellen. Die Aussichten für eine präsidentielle Begnadigung scheinen also eher gering. Dinah Poe-Kempner von Human Rights Watch hält dagegen. Ich habe Hoffnung, dass Präsident Obama diesen öffentlichen Aufschrei für Snowden ernst nimmt.